90s, the horror week, full of art, trash and blood, with your hosts Benedict, David, Toby and Max. The following videogram preview trailer is not suitable for viewing by children, underage youth or adults of a nervous disposition. If in doubt, switch off your television now. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Und wir beginnen mit dem letzten Platz, also gesagt, mit dem 16. Platz, mit Friedhof der Kuscheltiere. Von 1989, 103 Minuten Länge, 11,5 Millionen Budget, Regie Mary Lambert, Drehbuch Stephen King, Buch Stephen King. Und vielleicht taucht er auch irgendwo drin auf, man weiß es nicht genau. Diesmal nicht. Diesmal nicht, aber wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, und ich gebe einfach mal ab. Am besten an unseren Stephen King-Experten. Nun. Ursprünglich war mal vorgesehen, wie bei einigen der kommenden und vor allen Dingen in den 80er Jahren erschienenen Stephen King-Verfilmung, dass sein guter Kumpel George A. Romero das Ganze verfilmen sollte, der ja mit Creepshow schon mal Hand angelegt hatte, auch an das Werk Kings, auch wenn das jetzt natürlich jetzt keins von den Referenzromanen gewesen ist, sondern eher nur auf Kurzgeschichten beruhte. Und bei Friedhof der Kuscheltiere, Benedikt guckt gerade. War Stark vorher oder nachher? Stark kommt später in den 80er Jahren, hat es nicht ganz an diese Top 100 geschafft, glaube ich. Da sind noch ein paar. 90ern Stark. Du meinst später als 89 in den 80er? Später als 89 in den verlängerten 80er Jahren. Keine Ahnung. Nein, das ist, kommt durchaus, wenn ihr euch dann nochmal die Top 100 angucken wollt, wir veröffentlichen die auch. Da sind noch eine Menge King-Filme dabei. Man kann sich so ein bisschen fragen, woher die Popularität von Pet Sematary kommt. Vor allen Dingen, Tobi wird das vielleicht so ein bisschen in Zweifel stellen, weil es gibt durchaus noch eine Menge andere hochgradige King-Verfilmungen in den 80er Jahren. Wenn man so sagt, Dead Zone, Christine, Firestarter, nicht alle übermäßig gut. Ich nenne mal Stand By Me rauslassen jetzt, weil wir ja wirklich bei Horrorfilmen sind und dann noch so einige weitere, aber was macht die Faszination von Pet Sematary aus? Ist es, dass eine Frau Regie geführt hat, Mary Lambert, die hat danach gar nicht mehr so viele Füße auf die filmische Ebene gebracht. Die hat vorher viele Musikvideos inszeniert. Man hat sie dann genommen, weil George Romero doch nicht mehr konnte. Keine Ahnung, was dann beim Produzenten Klick gemacht hat, um dann das Pendel auf sie schwingen zu lassen. Sie ist ja nur eine der wenigen Frauen, die sich dann im Horror-Action-Genre beweisen durfte. So wie zum Beispiel auch die gute Amy Jones, die das Slumber Party Massacre inszeniert hat und der eine Fortsetzung auch hatte. Da könnte man auch von Kevin Bigelow mit Near Dark, natürlich auch interessant, ist aber auch der einzige Horrorfilm, den sie gemacht hat, weil sie dann mehr ins Actionfach umgeschwungen ist. Aber auf jeden Fall merkt das aber bei Near Dark auch schon, das Action. Ja, natürlich, sie ist auch ein sehr kinetischer Mensch. Near Dark auf jeden Fall auch tief in den Top 100, ich weiß jetzt nicht genau welcher Platz, aber auf jeden Fall war er dabei. Mary Lambert hat auch die Fortsetzung gemacht von Pet Sematary, die dann mit Edward Furlong quasi. Würde ich jetzt sagen, ihr zweitbester Film. Also ich muss sagen, was mir vor allen Dingen eben gefällt an Pet Sematary ist, also er ist für mich wirklich, er bringt mich zum Gruseln, das hat er immer gebracht. Er hat gewisse Szenen, die wirklich sehr effektiv sind. Und zum anderen ist es auch, wenn man deutsche Synchronisation mag, ist es natürlich, gibt es halt eine, die böse Sache mit dem Kind, der 30-Jährige, der versucht, wie ein zweijähriges Kind zu sprechen. Und dann gibt es aber eben auch den guten Nachbarn, der mit dieser tollen Whisky-Raucherstimme quasi diesen ganzen Film dominiert, wie so dieser Märchenopa und so weiter. Das ist klasse gemacht. Und für mich natürlich, jetzt habe ich wie den ich sage immer Darian Lambert, der Herr Midkiff, Dale Midkiff, der quasi die Hauptrolle spielt des Vaters und für mich einfach prägend ist für die 90er, Anfang 90er Jahre im Fernsehen für Time Tracks, diese Science-Fiction-Serie, der hier eher weniger auffiel in Filmen als in dieser einen Serie. Und deswegen hat der Film für mich natürlich viele Bezugspunkte, weshalb ich den Film sehr sympathisch finde und auch immer wieder mal gerne mir ansehe. Schade ist auf alle Fälle, dass halt Michael Hughes, der den Jungen gespielt hat, auch nicht viel mehr danach hatte. Also wie schon gesagt, er war noch beim 7. Teil von Nightmare on Elm Street mit dabei. Aber ansonsten ist und beim Mercury Puzzle hat er noch mitgespielt, aber danach war leider nicht viel zu sehen von ihm, obwohl er doch sehr, sehr talentiert ist. Auf was er in diesen 3 Filmen ja beweisen konnte. Ja, wenn man ganz gemein ist. Also, er war halt leider nicht drin. Ich gehöre zu den Leuten, die dem Film nicht viel abgewinnen konnten. Ich habe ihn damals auch gesehen. Ich fand ihn damals auch gruselig, aber da war ich einfach schon ein paar Jahre jünger. Später jetzt nochmal gesehen, leider ist er für mich schlecht gealtert. Der hat schon diesen 90er Jahre TV-Look und das für 11,5 Millionen, wenn man überlegt, was dann der nächste Film, den wir besprechen, gekostet hat. Wo man halt sagt, so beim besten Willen, das Kind, was Erwähnung fand, was halt für mich so ein typisches Ohrfeigengesicht hat, das stimmt. Ich kann spielen. Das es freut sich der Nachwuchs auf diese Erziehungs... Im Kino hat die Erziehung aber geholfen, weil 10, 11 Millionen gekostet und glaube ich noch alleine in den 80er Jahren an den Kinokassen über 150 eingespielt. Ja, es gab auch noch damals kein Internet, wo man bashen konnte. Da fragt man sich so ein bisschen. Da Marion Lambert aber nicht als Produzentin beteiligt war, hat sie natürlich nichts davon abbekommen und P. Rubenstein hat sich quasi ins Fäustchen gelacht und sein Kopfkissen gefüllt. Trotzdem wundert man sich, dass sie mit so einem Sprungbrett, dass ihr keine größere Karriere vergönnt war und sie vielleicht nochmal an den ertragreiches, aussichtsreiches Projekt dran belassen wurde. Wer weiß, woran es gelegen ist. Vielleicht hat ja Ehemann Christopher Lambert das einfach verhindert. Ich tue jetzt mal ein bisschen, ich mach mal Super Ilo und tue Gerüchte streuen. Lassen wir noch die Spannung beben, das ist ja nur der nächste Film. Ja, investigativ geht es weiter mit American Werewolf in London von 1981. Regie Großmeister des fantastischen John Landis, 97 Minuten auf dem Buckel, 10 Millionen Budget und bietet allerlei Atmosphäre. Fürchte den Mond, sag ich nur. Und glaube ich, die auch legendäre und auch zu Recht geehrte Special Effects von Rick Baker und die Transformation, die Werwolf-Transformation, die er geschaffen hat. Es lässt sich in dem Film wahnsinnig viel hochloben, was einfach auch in den verschiedenen Stadien des Films liegt. Zum einen am Anfang dieses brache schottische Hochland irgendwie, oder ich sage jetzt schottisch, es war wahrscheinlich Wales oder tatsächlich bei England, aber jedenfalls die britische Landschaft, dann die Nachtszenen, das Flüchten vor dem Unbekannten, das Ankommen in einem Dorfpub, wo alle eigentlich ziemlich mies gelaunt sind. Das hat mich dieses Dorfpub und dieses Wandern durch dieses Hochmoor oder was so ist, das hat mich so an Frankenstein Junior und Tanzt und Tanzte Vampire erinnert. Das war das Abziehbild eines gruseligen Dorfes. Ja. Aber John Landis hat in unserem Interview auch nochmal unbedingt reinhören, auch betont, dass er nie vorhatte, auch wenn es mittlerweile die Zeit macht, er da sehr viel. Auch die Frage von Leo in dem Interview mit ihm, wie weit er das komödiantisch anlegen wollte. Er verneint das ja immer noch zu sagen, dass der Film für ihn, klar, hatten so ein paar humoristische Momente, aber er hat eigentlich nichts mit einer Komödie zu tun. Es soll ein ernster Film sein. Die Anfangssequenz erinnert irgendwo ein bisschen an Hammer. Er hat auch selber gesagt, auch wenn jetzt die ganzen Lorbeeren für diese Intertextualität Tarantino so einheimst, dass er meint, es wäre der erste Film gewesen, wo sich die Protagonisten, dessen gewähr sind, dass es Werwölfe gibt, darüber reden, darüber fachsimpeln, was es sein könnte, dass man damit halt eigentlich mit der eigenen Thematik spielt. Also ein ganz interessantes Interview, 35 Minuten geballte Information, ein Teil davon wirklich zu dem Film unbedingt nochmal reinhören. Und trotz all dem hat er auch diesen unglaublichen Surrealismus mit dabei, und zwar diese wirklich Effekte, die wir auch auf dem Podium nochmal gesehen haben, diese separiert die Szene mit diesen Nazi-Zombie-Zeugen. Traumsequenz, die auch in diesen Film eigentlich völlig sprengt, obwohl es ein fiktiver Film ist, nochmal diese, in diesem fiktiven Film wirkt diese Traumszene dermaßen überfiktional. Das ist auch so, das fast schon wieder die andere Handlung realitätsnah wirkt. Und das ist erstens super inszeniert und zweitens hat das eine ganz eigene Sprache und funktioniert sensationell bis hin zum großen Creature Final dann in London Downtown, sag ich mal. Also auf jeder Ebene ein hervorragender Film, muss man einfach sagen. Unglaublich gewalttätig, was sich durch Landis Oeuvre sehr durchzieht. Ziemlich viel Zynismus auch. Er hat uns auch ein paar Fragen zu seinem nicht dagewesenen Werwolf-Rennen beantwortet. Denn es gab eine ganze Zeit keine Filme zum Thema Werwolf und dann Anfang der 80er kam so eine richtige Schwemme raus mit The Howling von seinem guten Freund Joe Dante, der ja wirklich mehr oder weniger gleichzeitig ungefähr startete, endete und dann noch und auch gleich Mitarbeiter hatte. Wolfen, irgendwann kam noch ein paar Jahre später Silver Bullet raus und dann müsste mal gucken, alles sehr ähnliche, noch gut gemachte Effekte. Die sind wirklich in der Masse gesehen, sind die wirklich. Wenn wir mal Teen Wolf rausnehmen als Komödie, aber zum Beispiel der Werwolf von Taker Mills zum Beispiel, wobei der Film für mich kein Werwolf-Film ist, sondern es geht ja um Wölfe, eigentlich reale Wölfe, die wild geworden sind, aber die Reinkarnation alter Indianerkulturen. Ja, also von daher. Aber trotzdem, es stimmt schon, eine Riesenschwemme kam, aber. Aus der, vielleicht kann man nicht sagen, dass es sich hervorhebt, vielleicht doch. Also, viele der Filme haben Howling auf jeden Fall. Also, ich finde den American Werewolf besser als den Howling, definitiv. Mit Wolfen will ich jetzt gar nicht konkurrieren. Teen Wolf steht für sich selbst, es ist zurück in die Zukunft mit Werwölfen. Aber der Film sticht schon wahnsinnig hervor von John Landis und deshalb auch absolut berechtigt, vielleicht unberechtigt so weit unten auf unserer Liste, aber immerhin berechtigt in den Top 20. Guckt euch den Film an, guckt euch nochmal Michael Jacksons Thriller an, guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten. Da und hört euch unser Interview. Auch deutliche Bezüge zueinander. Einfach mal reinschauen. Genau. Und damit kommen wir zum vorletzten Platz. Wir bleiben immer noch in Großbritannien. Gehen in das Jahr 1988, beziehungsweise wenn man den deutschen Kinostart mit einbezieht, 1989 hinein. 97 Minuten, FSK 18, höchstwahrscheinlich in jeglicher Fassung, gewann einen Saturn Award für die beste Musik. Ist nicht gerade herausragend. Also die Musik ist super. Regie Tony Randall, Drehbuch Peter Atkins, Buch, und dann wird jetzt einigen das dann aufgehen, Clive Barker. Und wir reden natürlich von Hellbound Hellraiser 2. Hellraiser hat mich insoweit fasziniert wegen dieses Labyrinths, das auch mit den Stufen, dieses Treppenlabyrinth, dann diese, es gibt ja verschiedene, die Leute sind ja, die junge Dame ist in einem Labyrinth gefangen und das hat verschiedene Formen. Und dann gibt es immer diesen großen, diesen am Horizont, diesen riesigen, wie sagt man, was ist das, dieses Gebilde, was man weiß eigentlich nie so richtig, was bedeutet. Also ich bin von dem Film regelrecht verwirrt worden immer, weil ich nie richtig wusste, wo ist das Böse, ist da, dann ist dieser Würfel und so weiter. Das ist wahnsinnig verwirrend, der Film. Ist erzählerisch genauso schwierig, finde ich, wie der erste. Nicht ganz so der ganz große Knüller. Aber ich finde ihn trotzdem sehenswert, wegen natürlich A, der Effekte, die einfach sensationell sind, auch die Creature-Effekte gegen Ende, die immer mehr werden von den Mutationen, die Zynobiten sind immer wieder ein Augenschmaus und auch diese monotonen Stimmen, wenn die irgendwas androhen und hinterher sind und so weiter, ich finde das einfach klasse gemacht. Und er kann auch Angst machen stellenweise, auch wenn er meistens eher das auch. Also es gibt so zwei, drei Stellen, die funktionieren, wo man sagt, das ist schon Gänsehautmoment. Aber auch hier sage ich wieder, es ist mir zu wenig Inszenierung. Es ist zu viel Effekt. Also zu viel Effekt kann es nie sein. Aber es lebt mehr vom Effekt und es lebt weniger von der Erzählung und von der Spannung. Naja, ist zum Beispiel, wenn man jetzt den ersten mal ran zitieren würde, der erste hat halt weniger Budget gehabt und versuchte das Beste draus zu machen, deshalb auch diese wirklich in diesem Haus inszenierte, dieses Kammerspiel schon fast. Man merkte halt, wie bei vielen anderen Filmen, die wir noch hier in dieser Liste quasi abarbeiten in den Charts, da sind viele Sachen dabei, wo man halt merkt, so dass die zweiten Teile, wenn der erste halbwegs erfolgreich war und man hat ein etwas besseres Budget bekommen, da wird Riot gegangen und da wird endlich mal das ausgeholt, was man sich schon immer für den ersten eigentlich gewünscht hätte. Und manchmal wird es da einfach doch zu viel und die Story bleibt etwas hinten an. Tanz der Teufel, Nightmare on Elm Street, Aliens und so weiter. Hellbound Hellraiser 2 schafft es noch am ehesten, das noch ein bisschen noch zusammenzuhalten, was aber vielleicht auch daran liegt, dass halt Clive Barker da die Fuchtel drüber hatte als Autor, dass es nicht völlig irgendwie aus dem Ruder läuft. Hat für mich, wie gesagt, auch tolle Momente. Ich mag auch dieses Labyrinth, dieses schon Escher-artige, wo die Geometrie verrückt spielt, grandios. Die Zenobiten, wie sie dargestellt wurden, die Kostüme, das ganze Set-Design, der Obelisk, die Puzzlebox, Leviathans Würfel, ganz, ganz toll, finde ich. Ihr wisst, wie bei vielen Reihen, die in den 80er Jahren oder um dieses Datum gestartet sind, dass Hellraiser bis zum Get-No auch gemolken wurde. Jeder muss für sich selber festlegen, wann für ihn das Ganze geendet ist, was man getrost ausblenden kann. Für den einen ist das schon Teil 3, bei dem anderen, wenn es dann ins Mittelalter zurückgeht, der vierte Teil, aber spätestens wenn dann... Und nicht nur ins Mittelalter, auch in die Zukunft. Wenn dann Doug Bradley irgendwie in Teil 7, 17, 27 nicht mehr engagiert wurde, weil er auf einmal zu teuer geworden ist wahrscheinlich oder zu alt. Oder keine Lust mehr hatte einfach. Oder keine Lust mehr auf den Müll, dann sollte man genauso aufhören wie bei Halloween oder Freitag der 13. Ich kann dir aber auch vorstellen, dass es wahnsinnig schmerzhaft ist, jedes Mal jeden Morgen sich die Nägel in den Kopf schlagen zu lassen. Und irgendwann hat man darauf einfach keinen Bock mehr. Aber die Stellen sind doch schon vorgepiekt. Es ist auch laut Celluloid zum Beispiel ist wohl das Remake zu Hellraiser jetzt auch komplett ad acta gelegt. Man hat die Kohle nicht zusammenbekommen. Es gab auch ordentlich Shitstorm seitens der Community, weil ein neuer Pinhead genommen werden sollte. Jonah Hill wollten sie nicht. Ist dann nicht. Ich denke da eher an Shia LaBeouf, der macht alles. Ja, also, gut. Oder Jonah Hill so als Barfinger oder so. Ich denke so, also ich muss sagen, also den dritten Teil finde ich auch noch okay und ich kann selbst dem vierten noch was abgewinnen, irgendwo, weil er sowas von strange ist, dass er schon wieder irgendwie passt, aber ab dem fünften ist dann wirklich Feierabend. Also deswegen ist... Man merkt, Benedikt hat eine höhere Toleranzgrenze oder Schmerzgrenze. Das stimmt, ich mag ja auch Cybercop 2. Also deswegen, ich habe da schon, also wenn es je trashiger es wird, das halte ich noch ein bisschen länger aus als manche andere vielleicht. Apropos trashig. Na. Also, im positiven Sinn. Ja, komm, das Schiff ist aufs Riff gefahren. Das lässt sich jetzt nicht mehr kitten. Wir kommen zum letzten Film in diesem Podcast. Zu Evil Dead 2 von 1987. 85 Minuten Länge, 3 Millionen Budget. Regie Sam Raimi. Drehbuch Sam Raimi. Und Spiegel. Darsteller Ted Raimi. Bruce Campbell. Es ist toll, dass du Bruce Campbell erst an zweiter Stelle nennst. Das finde ich echt respektabel. Ja, weil ich die Brücke zu Sam Raimi schlagen wollte. Achso, Entschuldigung. Schön, dass du mir das gerade so dazwischen fährst. Danke, Benedikt. Deswegen unterbreche ich das jetzt mit dem tollen Werbetitel Jetzt wird noch mehr getanzt. Also wenn es irgendwas gibt, was den Film besser beschreibt als dieser Satz, dann weiß ich nicht, was sonst. Es gibt übrigens, um da mal ganz von weg zu gehen, noch irgendeinen Film, der mit gar nichts zu tun hatte, der dann später kam. Der heißt Der Teufel, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich zeige es jetzt nochmal hier in der Runde. Den Teufel, hatte ich mal. Der Teufel tanzt weiter. Ich weiß nicht, was der damit zu tun hat, aber es ist auf jeden Fall im Deep Red Gore Handbook, die 100 blutigsten Horrorfilme von viel Filmer und Multitalent Andreas Bethmann. Ja, aber es gab ja auch eine Reihe, die in demselben Atemzug rauskam mit Evil Dead 2, nämlich Evil Dead Trap. Das ist irgendwie so eine Asia-Reihe, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also man hat wirklich überall das irgendwie, wollte da mitreiten, ob das passt oder nie, war völlig Wurst. Wann war Evil Dead 1 rausgekommen, muss ich jetzt mal fragen? Der kam 80. Das ist spannend, weil Der Teufel tanzt weiter kam auch 80. Und entweder ist da komplett... 81. Also ist das ja eigentlich zurück in die Zukunft, weil Der Teufel tanzt weiter davor ein älterer Film ist. Und den Film hatte ich mal gehabt, weil... Und Sam Raimi geklaut haben muss. Von Astro. Und ich kann sagen, der Film war auf keinen Fall blutig. Also ich habe den gehabt als Astro-Tape und ich habe den aber outgesourced, weil der wirklich nicht toll war. Auch natürlich muss man sagen, das ist natürlich Tanz der Teufel. Ein deutscher Release-Titel ist und vielleicht, ich glaube nicht, dass man sich bezogen hat auf diesen Film, auf den der davor kam. Sondern auf Tanz der Vampire eigentlich. Vermutlich das oder auf Fred Astaire, man weiß es nicht genau. Aber es ist. Und das, obwohl es eigentlich nur eine wirklich 20-sekündige Tanzszene seitens Linders und ihrem Kopf, ihrem Haupt. Auch ein Film von Dan O'Bannon wurde ja mit dem deutschen Verleih mit Evil Dead betitelt. Jetzt fällt mir der Titel leider nicht ein, aber ich weiß, dass du ihn dir gekauft hast. Ich hatte ihn auf Video gehabt und er hatte auch den gleichen Totenkopf, den typischen Totenkopf, der bei den deutschen Veröffentlichungen auf den Covern war. Du meinst das übergeschminkte über ein normales Gesicht, genau, wo das Auge noch rausguckt. Und dann gab es diesen Evil Dead Film und das war ein Film, bei dem Dan O'Bannon Regie geführt hat, der im Original, ich weiß nicht wie er heißt, das ist jetzt schade, aber ich weiß, dass er auch sensationelle Special Effects hatte, Stop Motion Effekte und auch tatsächlich ein eigenständig guter Film war, aber der Name Evil Dead oder auch Tanz der Teufel oder Teufel Tanz, ab dem Zeitpunkt wurde das ja unheimlich viel verwendet, um irgendwas zu bewerben, irgendwas zu promoten, um irgendwo noch Geld aus irgendeinem lächerlichen Film zu ziehen, wobei es eben auch andersrum sein kann und dass gute Filme mit schlechten deutschen Veröffentlichungstiteln eigentlich eher noch mies gemacht werden. Aber man merkt halt bei dem Film, im Gegensatz zum Beispiel zum ersten Teil, den wir ganz zuletzt irgendwann besprechen werden, hier steht halt vor allen Dingen die Hommage ans Hollywood-Kino im Vordergrund bei Sam Raimi, sei es Slapstick-Einlagen, seien es Referenzen, zum Beispiel wie der Freddy Krüger-Handschuh unten im Keller, der an der Wand hing. Solche Sachen. Es wird halt, fällt halt auch mit in die Kategorie der Lovecraftian Movies, weil halt dann irgendwann mal im zweiten Teil, im ersten Teil hieß es noch das Buch Naturon di Monto und im zweiten Teil hieß es schon Necronomicon Ex Mortis, was halt wieder auf H.P. Lovecraft zurückgeführt wird. Das ist aber nur so eine Trivia, so am Rande, weil mehr kommt da drinnen dann auch in dem Film nicht vor. Er hat richtig coole Ideen drinnen, viele können mit dem Film nichts anfangen, die sind halt eher Fan des ersten, der halt sehr viel ernster ist. Ich mag den, weil der halt wirklich durchdreht. Das war auch, den habe ich auch zuerst gesehen. Also Evil Dead 2 und dann kam erst Evil Dead 1. Ich denke, da war ich wahrscheinlich schon geprägt auf. Ich denke, dann hat der erste überhaupt keine Chance, weil dann hast du in der falschen Reihenfolge geguckt. Und was bietet der erste dann noch, was der zweite nicht besser macht? Aber das. Das kann man. Purismus halt, ne? Aber viel mehr nicht. Also ich hätte damals hätte ich wahrscheinlich lange suchen müssen, jetzt mit einem gewissen Abstand, wenn man den ersten nochmal sieht, den ersten Teil, hat er seine Qualitäten. Ich finde ihn nach wie vor besser als das Remake, was rauskam, aber das könnt ihr ja unseren kontroversen Podcast, unsere kontroverse Diskussion während den Anfängen zum Evil Dead Remake da war ich noch gar nicht mit dabei. Böses Original, da war noch Udo Rothenberg dabei, wer kennt die nicht? Und ja, wir haben heiß diskutiert, wie gesagt. Also der zweite Teil, mir persönlich gefällt er, auch wenn leider der Übergang zum dritten oder zweiten, je nachdem wie man es bezeichnen soll, Army of Darkness, leider hat man dann sich doch entschieden, nochmal irgendwie ein bisschen etwas neu zu drehen, sozusagen echt im Mittelalter. Leider ist dann der Übergang nicht so ganz gut gelungen, vielleicht hätte man nochmal in einer Neuauflage des zweiten Teils nochmal das ein bisschen überarbeiten können, damit das ein bisschen runter wird, aber sei es drum, ist nochmal Filmgeschichte, ist so drin. Jammern auf hohem Niveau. Genau. Ja, und damit schließen wir den zweiten Part ab und wir hören uns dann im dritten.